und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so spricht er, der da hat die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast zu leben, und bist tot, werde wach und stärke den Rest, der daran war zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollgefunden vor meinem Gott. So gedenke denn, wie du es empfangen und gehört hast, und halte daran und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so komme ich wie ein Dieb, und du sollst nimmermehr wissen, welche Stunde ich zu dir kommen werde. Aber du hast einige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie sollen mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind würdig. Der Sieger wird solcher Gestalt angetan werden mit weißen Kleidern, und ich werde seinen Namen nimmermehr auslöschen aus dem Buche des Lebens, und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der da öffnet, dass niemand wieder schließen, und schließt, dass niemand wieder öffnen wird. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dich eine offene Türe gestellt, die niemand schließen kann. Denn du hast wohl eine kleine Kraft, doch du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich bringe Leute aus der Synagoge des Satans, die sich Juden heißen und sind es nicht, sondern lügen, siehe, ich will sie dahin bringen, dass sie kommen und sich beugen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewendet. Denn du hast das Wort von meiner Geduld bewahrt, und ich will dich bewahren durch die Stunde der Prüfung hindurch, welche über den ganzen Erdkreis kommen wird, zu prüfen die Bewohner der Erde. Ich komme schnell, halte, was du hast, dass dir niemand deinen Kranz nehme. Wer überwindet, den will ich machen zur Säule im Tempel meines Gottes, und er wird nimmermehr herauskommen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott her, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Laodikea schreibe, so spricht der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Urgrund der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du nicht kalt noch warm bist. Wärest du doch kalt oder warm? So nun, weil du lau bist und weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sagst, ich bin reich, ja, reich bin ich geworden und brauche nichts, und weißt nicht, dass du bist unglücklich, elend, arm, blind und bloß. Ich rate dir, bei mir Gold zu kaufen im Feuer geglüht, damit du reich werdest, und weiße Gewänder zum Anlegen, dass die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Salbe auf deine Augen einzureiben, um zu sehen. Denn welche ich liebe, die strafe und züchtige ich, so beeifere dich nun und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an, wer meine Stimme hört und die Türe aufmacht, zu dem werde ich eingehen und mit ihm Mahlzeit halten und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich verleihen, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt zu meinem Vater auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.